Muss, der mir in Frankfurt am Main nun zugeschaltet ist. Herr Braun, kündigt sich so eine neue Qualität der Krise an oder ist das nur ein weiterer Aspekt? Nein, ich habe schon den Eindruck, dass es eine neue Qualität ist. Es ist eben das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ein Teil des Neuen, dass die weltweite Industrieproduktion schrumpft. 15% ist auch kein Pappenstiel, sondern ein ganz ordentliches Ausmaß. Und das Zweite, was man sagen muss, ist, dass von dieser Krise natürlich, und das ist auch eine neue Qualität, die ärmsten Länder am stärksten wohl betroffen sind. Bei den Industrieländern wird die Folge in erster Linie wahrscheinlich eine steigende Arbeitslosigkeit sein. Bei den allerärmsten Ländern kann man davon ausgehen, dass eben einfach der Hungertod deutlich zunimmt. Und ich finde, das ist schon mehr als eine Erwähnung wert, wenn die UNO davon ausgeht, dass infolge der Wirtschaftskrise, der weltweiten Wirtschaftskrise, man in naher Zukunft mit täglich 200.000 bis 400.000 verhungernden Kindern rechnet. Ohne Krise sind es schon 20.000. Also das sind dramatische Folgen, die, wie ich finde, ja, mit dem Begriff neue Qualität eigentlich noch unterbezeichnet sind. Das ist in der Tat bedrückend, wenn wir noch weiter bei der Analyse bleiben. Die Weltbank hat ja darauf hingewiesen, dass die Wirtschaftsleistung zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg auf der ganzen Welt gleichzeitig zurückgeht. Ist das nicht eigentlich normal, dass konjunkturelle Schwankungen sozusagen global synchron verlaufen? Nein, das ist es wohl nicht. Also alle Volkswirte, mit denen wir versucht haben, die aktuelle Krise zu erklären, sagen uns, dass es eben in dieser Krise das erste Mal so ist, dass die Krise weltweit stattfindet, dass nicht nur Amerika betroffen ist, dass nicht nur Asien betroffen ist, dass nicht nur Europa betroffen ist, dass nicht nur die Schwellenländer betroffen sind, sondern eben alle. Und das ist ein Zeichen davon, dass die ja, das Zusammenwachsen in der Welt, was man mit Globalisierung bezeichnet, wirklich massiv stattgefunden hat. Das hatte lange ja seine positiven Auswirkungen. Man muss auch sagen, was, wenn ich die Hungerzahlen eben genannt habe, dass natürlich auch die Schwellenländer lange Zeit auch einen großen Vorteil davon hatten, dass die Globalisierung stattfand, dass sie eben einen deutlichen Wachstumsschub hatten, dass, wenn man sich zum Beispiel die Ostküste von China anguckt, dort ein gigantisches Wachstum stattgefunden hat und auch sehr viele Arbeitsplätze geschaffen worden sind. Das hat seine positiven Auswirkungen gehabt und es schlägt im Moment dramatisch eben in die andere Seite um. Auch das ist eine neue Qualität, dass es eben wirklich eine weltweite Rezession ist. Herr Braun, und noch ein Parameter der Krise müssen Sie uns erklären. Wir mussten ja gestern erstmal recherchieren, ob diese Zahl wirklich stimmen kann. Die Asiatische Entwicklungsbank meldet, dass Vermögenswerte von 50 Billionen Dollar vernichtet worden seien durch die Finanzkrise. Das ist ja eine unvorstellbar große Summe. Wo haben diese Vermögenswerte gesteckt? Ja, sie haben in den Finanzanlagen gesteckt. Die Asiatische Entwicklungsbank hat diese Zahl genannt. Sie musste, haben Sie recht, mehrfach recherchiert werden, um ob es auch irgendwie stimmt, weil sie einfach so unvorstellbar ist. Es ist die Summe vom Rückgang der Aktienkurse weltweit, der Verlust von Spareinlagen und auch die Abwertung von Währungen, die dort stattgefunden hat. Ich habe gestern Abend mal zusammengerechnet, wie was zum Beispiel für den deutschen Bereich bedeutet, einfach um es etwas fassbarer zu bekommen. Die 30 Aktien, die im deutschen Aktienindex sind, waren Ende 2007 gut 800 Milliarden Euro wert und am Ende 2008 waren es nur noch 570 Milliarden Euro. Also da sind mehr als 230 Milliarden Euro Verlust gegangen. Das muss nicht, sagen wir mal, dem einen oder anderen, der sein Depot halt hat von 10.000 Euro, das ist dann plötzlich halt vielleicht nur noch 7.000 oder 5.000 Euro wert. Wenn er es nicht verkauft, die Verluste nicht realisiert, dann hat er im Grunde kein Problem. Aber er hat natürlich deutlich weniger Wert. Er kann diesen Wert nicht einsetzen. Er kann zum Beispiel, wenn er Aktien verkauft, sehr viel weniger dafür kaufen. Er kann diese Wertpapierbestände nicht beleihen, jedenfalls nicht im bisherigen Umfang. Er kann deshalb nicht konsumieren. All das ist eine enorme Kettenreaktion. Und wenn man das weltweit hochrechnet, dann kann man sich vorstellen, dass bei 50 Billionen Dollar Anlagevermögenverlust wirklich eine weltweite Rezession herauskommt. Vielen Dank für diese Erklärungen. Wir werden noch häufiger darauf zurückkommen. Michael Braun in Frankfurt. Danke.